Hallo und willkommen zu der Kopfraum von Ach. Wie immer suchen wir eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Darauf gibt es jetzt 10 Hinweise, die sind interessant und auch die Person ist interessant. Vielen Dank für das Einschicken dieser Person. In dem Fall bedanke ich mich recht herzlich und zwar an einem Herrn namens SB, dem Stefan Behron. Denn der hat diese famosen Hinweise geschickt. Und das Allertollste ist, wir nehmen heute leider remote auf, denn er hat in die erste Zeile groß in fetten Lettern gedruckt, wer das liest, ist doof. Und das in spiegelverkehrt, sodass, wenn mir irgendjemand, was sonst ja nie irgendjemand tun würde, mir auf den Zettel gucken würde, anstatt des Titels der Person, wer das liest, ist doof, erkennen würde. Total und, verrückt. Ja. Ich lege auch mit dem verrückten Hinweis Nummer 1 an. Um das Jahr 1320 erblickte ich in Hildesheim bei Bad Windsheim als eines von 3 Kindern das Licht der Welt. Hey, das ist meine Ecke. Meine Eltern waren Konrad, der schwarze Geiling, und Margarete aus Ergersheim. Der schwarze Geiling? Hm. Das klingt extrem, das klingt wie so eine spanische Fliege. Sag mal, was du denkst, wenn man früher ganz heimlich im Otto-Katalog bestellt hat. Das klingt schmutzig. Gab es im Otto-Katalog irgendwas Medizinisches? Naja, also das ist doch so ein Sex-Dings. Ja, ja, aber gab es im Otto-Katalog? Also du meinst, du hast nie über die Seiten mit der Damenunterwäsche hinausgeblättert? Also ich muss ehrlich sagen, das war jetzt nie so, was ich im Blick hatte, tatsächlich die Damenunterwäsche im Otto-Katalog. Na, aber du hast doch jetzt gesagt, das ist so ein Sex-Ding. Nein, nein, bei mir war es die Frage, ob es im Otto-Katalog überhaupt Medizinkram gab. Also ja, sprich so also Hustenmittel oder sowas zum Beispiel. Ach wirklich? Okay, ja. Okay. Ich muss gestehen, wir waren kein Versandhaushalt. Also das Einzige, was bei uns regelmäßig zu meiner Oma kam, war dieser Witt-Weiden-Katalog. Also ich habe beim Otto-Katalog und Neckermann und was das immer von hinten angefangen war, da waren irgendwann die Computer. Und ich glaube, danach kamen dann noch die Waschmaschinen. Aber was da weiter vorne war, das vielleicht ist mir also, da echt was gegangen. Also, when it comes to Abschneifen, haben wir, ich glaube, einen neuen Rekord gerade aufgestellt. Perfekt. Dann mache ich gleich stringent weiter mit Hinweis Nummer 2. 10 Jahre später erwarb mein Vater Anteile der Burg Wald nahe am Westufer des Altmühlsees. Heute ein gleichnamiger Ortsteil von Gunzenhausen. Das ist ja immer noch bei mir in der Hood. Es gibt keine berühmten Leute bei mir, das wüsste ich. Es gab mal einen Werwolf in Ansbach, der ist es nicht, ne? Oh. Und nur, dass ich es gesagt habe, ist es Kaspar Hauser? Nee. Der kam aus Baden-Württemberg, glaube ich. Sehr gut. Okay, aber das würdigst du nicht mit einer Antwort. Nee, danke. Nee, danke. Nee, das ist nicht Kaspar Hauser. Nee, scheiß auf dich. So. Weil du bestätigt hast, dass du es nicht mit einer Antwort würdigst, deswegen habe ich. Ja. Aber würdig ist Hinweis Nummer 3. Mit meiner Ehefrau Elisabeth, was finde ich klingt wie ein Schlager? Mit meiner Ehefrau Elisabeth. Geboren von Wildenstein. Hatte ich 3 Söhne und 5 Töchter. Also komm, das ist doch fake. Der Graf von Geilenhausen und die Frau von Wildenstein, also das hat sich doch jemand ausgedacht. Das wäre auch mal echt eine geile Folge, einfach so ein, ja, gibt's gar nicht. Wollten nur sehen, was passiert. Ja. Setzt den Leuten keine Flausen in den Kopf. Übrigens, wenn ihr Lust habt, dass wir mal eure Hinweise vorlesen auf eine Person, die ihr vorbereitet habt, freuen wir uns natürlich. Schickt uns Mail. Kontakt findet ihr auf das-a.ch. Hinweis 4. Etwa im Jahr 1360 begann sich mein Lebensweg auf die schiefe Bahn zu begeben. Grund dafür waren das Ende der Kreuzzüge, das Aufblühen der Städte und mein Neid auf die von mir als reiche Patrizier angesehenen Nürnberger. Ja, die reichen Patrizier. Das sind die aus dem gleichnamigen Spiel. Ja, das sind doch die sind doch mit den Schiffen. In Nürnberg gab es doch keine Schiffe. Gab's Nürnberger Flussschifffahrt? Ich glaube, den Kanal gab's damals noch nicht. Da müssten wir jetzt Historiker sein, ne? Das wäre echt gut. Das wäre echt gut in so einem Geschichtspodcast manchmal. Ich bin mir das nicht auskennen. Oder wenn man auch noch irgendwo in Nürnberg wohnen wird, das wäre fast so gut wie Hinweis Nummer 5. Den Mitbesitz an der Burg Wald verlor ich einige Jahre später und das Nürnberger Gericht verhängte die Reichsacht über mich. Die Reichsacht? Mhm. Okay. Hat jemand eine Ahnung, was das heißt, dass er unendlich ist? Okay, es gibt ja eine Fußnote, ganz liebevoll vorbereitet. Ich lese es hier auch kurz vor. Die Ächtung, also Ächtung, aha, die Ächtung rief die Rechtshilfe der ganzen Rechtsgemeinschaft an. Der Täter wurde rechtlos gestellt und jeder aus der Rechtsgesellschaft, der dies vermochte, konnte ihn dem Gericht zuführen oder ihn töten. Du hast jetzt okay. Das mit dem Rechts sehr betont. Ja. Das ist dann die Reichskristallacht. Nee, wir sind noch ein bisschen davor. Mit 13, 20 geboren, glaube ich, müsste die gute Person lange, lange leben. Ist es der Typ, der über die Mauer gesprungen ist? Dieser Ritter? Oh, das ist ein heißer Tipp. Mit den Dominosteinen? Oh, Dominosteine? Hä? Ja. Sind nicht die Dominosteine, nachdem er mich benannt? Und der heißt Dominik Dominstein. wie hieß denn der? Oh, das hatten wir. Also mir reicht mal auch der Titel der Person, unter der wir ihn oder sie häufig kennt. Na, der halt. Puh, jetzt wird's schwer. Zählt das oder zählt das nicht? Wenn es jetzt live wäre, könnten wir das Publikum fragen, aber so haben wir kein Publikum. Hm. Der Freiherr von Gallenstein. Nee. Also ich fühle mich als leider nicht Sieger. Ja, ich würde dir die Klammer auf jeden Fall mal offen halten, mach aber mal die nächsten Hinweise mit durch. Denn egal wie es ausgeht, die möchte ich ja eh verlesen. Hinweis 6. Anno 1381 feierten meine Kumpanin und ich ein Zechgelage im Wirtshaus zum Schwarzen Kreuz in Postbauer. Wir wurden bei der Obrigkeit denunziert, worauf uns eine Söldnermannschaft überwältigte. Nach kurzem Aufenthalt im Kerker der Feste Burg Tann wurde ich dann in Neumarkt in der Oberpfalz auf das Rad gebunden und qualvoll hingerichtet. Hinweis 7. Meine Ergreifung und Hinrichtung kostete beinahe 1000 Gulden. Anlässlich der Landesgartenschau 1998 in Neumarkt beglich die Stadt Nürnberg diese Schuld symbolisch in Form von Schokoladentalern. What? Das ist ja voll zynisch, wenn ein Mensch umgekommen ist damals. Hinweis 8. Bereits 1375 wurde ich in Nürnberg zum Tod am Galgen verurteilt. Aufgrund eines Missgeschicks konnte ich mich der Hinrichtung entziehen, weshalb Nürnberger bis in die heutige Zeit mit der Bemerkung, die Nürnberger hängen keinen, sie hätten ihn denn, vom Volksmund verspottet werden. Hinweis 9. Also nochmal. Das habe ich auch nicht verstanden. Kannst du das bitte nochmal vorlesen? Die Nürnberger hängen keinen, sie hätten ihn denn. Sie hacken ihn denn? Sie hätten ihn denn. Habe ich in meinem Leben noch nie gehört und ich verstehe es auch nicht. Ja, das sind Nürnberger, Dominik, da sind wir raus. Okay. Naja, okay. Sekunde, also da werden die Nürnberger beleidigt mit dem Spruch, ne? Also sozusagen, die Aussage ist, die Nürnberger kriegen es nicht hin, jemand zu hängen. Ja. Yeah. Okay. Ja. Genau. Also sozusagen, ja. Es sei, sie hätten ihn denn, ja. Okay, aber ich glaube, das Problem ist da auch manchmal ein bisschen, dass sich die Sprache so verändert, dass man dann heute sagt, ja, wo ist jetzt der Wortwitz oder die Wendung oder so. Ja. Aber du würdest damit sagen, sie würden ihn hängen, wenn sie ihn denn hätten. Genau, quasi. Genau, so, genau. Weil er ja geflohen ist. Ja, warum sagst du es dann nicht? Weil es nicht so hast. Ja, hast aber sozusagen selbst da, finde ich, fehlt ja so ein bisschen die Wendung. Das ist ja schon ein bisschen plump. Egal. Hast du mich gerade plump genannt? Nein. Du bist halt dumm wie Brot. So, damit kann ich leben. Brot hört Kultur. Eskaliert gleich. Hinweis 9 eskaliert auch. Der Legende nach bin ich bei meiner Flucht vor dem Galgen auf dem Rücken meines Pferdes über die Mauer des Nürnberger Burggraben gesprungen. Ja, weil auf dem Bauch des Pferdes wäre auch ein wenig komisch. Es ist jedoch eine mehr, dass bis heute noch der Hufabdruck meines Pferdes im Sandstein der Kaiserburg zu entdecken sei. Und Hinweis 10 mit dem Vollnamen ist eben: Mein Name ist Apollonius von Geilingen, bekannt jedoch als Nürnberger Raubritter Eppelein. Ja, genau. Stimmt. Also, ihr wusstet schon, habe ich schon gemerkt, aber dann der genaue Name, aber was soll ich sagen, hätte ich es hingekriegt, garantiert auch nicht. Aber das ist so ein typischer Fall von, da hat mir halt meine Oma davon erzählt, damals. Aber das ist eine Geschichte, die kriegt man gar nicht mal so mit. Es würde mich mal interessieren, ob die heute noch erzählt wird, die Geschichte. Also, wenn du so eine Stadtführung in Nürnberg machst, auf jeden Fall. Das ist immer so ein Ding. Auch irgendwie so Touristen zur Burg hoch oder sowas, denen wird allen diese Story erzählt. Ja, ja, wir waren auch Anfang des Jahres auf so einer Führung in den Bunkern da, quasi unter dem Burg sind ja lauter so Katakomben und da gab es irgendwie eine Führung und da haben wir tatsächlich dann auch noch über dieses Thema geredet. Jetzt fällt es mir wieder ein, ist gar noch nicht so lange her. Aber ja, da alles was, vergessen, was ihm erzählt wurde. Ja, mein Gedächtnis, wie ein Sieb. Ja, schön. Dann grüßen wir jetzt alle, die das jetzt erraten haben. Wir grüßen aber auch alle, die gerade Hausarbeit machen. Wir grüßen insbesondere diejenigen, die jetzt gerade abspülen. Oh, beim Thema Grüßen soll ich dir was verraten. Du wirst in der Öffentlichkeit schon erkannt. Oh, wo denn? Aber vielleicht bist du auch verwechselt worden. Warst Bestimmt. Du am Sonntag brunchen? Ja. Dann wirst du in der Öffentlichkeit schon erkannt. Jetzt wurde mir nämlich wispernd zugetragen, dass man mich erblickt hätte in einer Nürnberger Facility. Jetzt geht der Fame los. Alles klar. Also ich habe ja neulich auch gedacht, mich hat einer erkannt, ja. Da bin ich mit meinem Sohn durch Ansbach gelaufen und der hat mich so ganz überlegend angeguckt. Und hab ich gedacht, was dein Sohn? Nein, der Mann, der mir da entgegenkam und habe ich gedacht, was schaut der mich denn so an? Was schaut er mich so an? Und dann hat er mich angesprochen und ich hatte unser T-Shirt an, da wo drauf steht Philipp, Dominik, Jürgen und Karl Adolf. Und dann hat er gesagt, wie heißen deine Kinder? So gut. Ich bin dann ganz schnell weitergegangen. Naja. Großartig. Schön. Ja. Na dann, bis zum nächsten Mal. Und ein kleines Putzen nicht vergessen. 3 Minuten. Tschüss. Tschüss.